RBB Kultur. Hörspiel. Guten Abend und willkommen zu unserem heutigen Hörspiel. Der Kunstmarkt boomt. Er ist ein Milliardengeschäft. Zwischen kultischer Verehrung und kalkulierter Spekulation. Das System dahinter funktioniert nach ganz eigenen Regeln und ist ein komplexes Netzwerk von vielen Akteuren. Künstlern, Galeristen, Sammlern, Kunsthändlern und immer wichtiger wird der Gutachter. Schon Honoré de Balzac stellte fest, auf dem Grunde jeden großen Geschäftes liegt ein großes Verbrechen. Und seit dem Beltracchi-Skandal wissen wir, dass Kunst und Fälschung näher beieinander liegen, als wir alle dachten. Gut, fangen wir mal an. Wo möchten wir denn anfangen? Na, wie immer. Was ist das zum Beispiel? Das ist ein französischer Maler, heißt zwar Müller, aber soll französischen Ursprungs sein. Dürfte um die Jahrhundertwende sein. Ist nicht auf Leinwand gemalt, sondern auf Karton. Und dann, also auf Leinwand gemalt und auf Karton aufgezogen. Man sieht das an der Struktur auch. Ne? Man sieht die Leinwandstruktur da rauskommen. Das rechte Bild hier soll also Innsbruck darstellen. Aha. Mit dem Lokal zum Schwarzen Adler. Ganz bekannte Gasse, sagte mir ein Kunde, als er da mal vorbeikam. Ich war also noch nicht dort und habe das gesehen, aber er hat es gesagt. Ist ein altes Gemälde, ich schätze so 1880, 1890 entstanden. Puh, der hat ganz schön rumgesaut. Ich brauche was auf Leinwand. Haben Sie auch sowas nur auf Leinwand aus der Zeit? Ja, hier haben wir ein Bild, datiert 1941, Tibien. 1941? Aber das ist ja gut 100 Jahre später. Na gut, kann ich das mal von hinten sehen? Man erkennt immer am Keilrahmen und an der Leinwand von hinten, ob es wirklich alt ist oder ob es nachgemacht ist und so weiter. Ne? Ich weiß, ich habe da wirklich keinen Nerv für. Die glauben jetzt tatsächlich, die Bilder aus meinem Besitz sind gefälscht. Also heute keine überflüssigen Details, bitte. Ich brauche Leinwände. Wie ist es mit der da? Das ist eindeutig alt und typisches Stillleben, Obststillleben. Sehr schöne Komposition, Farben sind sehr schön. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is trickery. Fraud. Lies. K für Kunst. Hörspiel von Mareike Mager. Ladies and gentlemen, trickery. Und die da? Die Farben sind sehr schön und ich habe 4 Stück davon insgesamt. Und preislich liegen die bei 15 Euro. Ja, aber es. Ja, wie die Technik genau gemacht worden ist, weiß ich nicht. Aber ich müsste selber mal in der Lupe schauen. Aber ich nehme das. €35. Vielen Dank. Bitte, tschüss. Scheiße, jetzt geh ans Telefon. Seid ihr deswegen fragen? Seid ihr jetzt aber auch wieder da? Wie viel kostet das? 140, könnte 100 machen. Bisschen teuer. Danke. Dann. Tschüss. Wo bist du? In Halle. Bei der Kulturstiftung. Spannend. Du, die haben jetzt eine andere Gutachterin ausgegraben, die meine Bilder beurteilen soll. Wann bist du wieder da? Gut, dann Kaffee? Dann bis später. Lass mich nicht hängen. Entschuldigung. Herr Feinholz, guten Tag. Sie waren noch nicht bei uns, oder? Nee, entschuldigen Sie, meine Bekannte hat da. Wissen Sie was, ich habe so gar keine Lust, mich mit diesen Fälschungsskandalen zu beschäftigen. Ich finde, das ist eine Gemeinheit, irgendwie auch intellektuell. Und was ich dramatisch tatsächlich fand, war zunächst, dass wir heute nicht mehr sagen müssen, man muss beweisen, dass etwas falsch ist, sondern ich, der ein Bild irgendwo aufhängt, zumal in einem öffentlichen Raum, in einer Ausstellung, ich muss beweisen, dass es echt ist. Ich muss durch Provenienz sagen können oder meinetwegen durch chemische Analysen, diese Arbeit ist das, was sie von sich behauptet. Und na, ich weiß nicht. Das hat nichts mit mir zu tun, aber gut. Sie meinen, dass die Aura leidet, weil da eine Perspektivveränderung stattfindet. Mal ehrlich, das ist doch absurd. Das Einzige, was leidet, ist der Markt. Aber mal zu Ihnen. In den Gesprächen, die ich beruflich führen muss, spricht der Kulturbetrieb von einer kulturfeindlichen Zeit. Ich finde es schwer, darauf zu reagieren, weil ich das anders sehe. Ich will das eigentlich nicht glauben, dass es die Kultur schwerer hat. Und wenn man manchmal den Eindruck hat, dann mag es auch daran liegen, dass der Begriff, den man selber von Kultur hat, vielleicht überholt ist. Und dass es mittlerweile Aktivitäten in vor allen Dingen der jüngeren Generation sind, die anders aussehen als das, was wir als Kultur bezeichnen würden, die aber innerhalb der Gesellschaft ähnliche Bedeutung oder ähnliche Funktionen haben. Was so geschieht, geschieht mittlerweile ja gar nicht mehr unbedingt in hergebrachten Museen oder Kunstvereinen, sondern geschieht möglicherweise auch einfach nur noch im Internet. Aber da müssten Menschen wie Sie doch reagieren. Ich glaube auch, dass Institutionen selber sich ändern müssen, um darauf zu reagieren. Also das Museum als sozusagen Autorität, ja, als Herrscher sozusagen über den Kanon der Kunstgeschichte, das ist möglicherweise in einer Gesellschaft, die, was Kommunikationsformen und Interaktionen angeht, sehr viel flacher organisiert ist, als das in der Vergangenheit war, vielleicht nicht mehr so einschlägig als kultureller Ort. Aber geht es nicht weniger um die Organisation von Hierarchien als um die Vermittlung von Haltung? Also, dass ein anderer Blick auf die Realität vermittelt wird? Ich würde mir das hoffen oder wünschen, ja. Und ich denke es insgeheim auch, ja. Zum Beispiel? Ich hatte auch am Wochenende ein absolut hinreißendes Erlebnis. Das Deutsche Sinfonieorchester macht in Berlin das, was sie nennen Symphonic Mob. Da laden sie Laien ein, auf Instrumenten mit den Profimusikern gemeinsam zu spielen. Und zwar machen sie das, indem sie den Anfängern Notenmaterial über die Musikstücke zur Verfügung stellen, was so stark reduziert ist, sodass auch wirklich jeder Anfänger mitspielen kann. Es waren dort Hunderte von Leuten. Das ist so ein Moment, wo man einfach überwältigt ist, weil das war dann auch noch gut. Und da geht irgendwas in einem auf, das ist schon speziell. Na, zum Glück spüren Sie das noch, alles andere wäre ja auch fatal. Herr Farnholz, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Vielen Dank für Ihren Artikel, den lese ich gleich im Zug. Und gebe Ihnen dann Rückmeldung, wenn ich zu Hause bin. Wo müssen Sie jetzt hin? Nach Berlin. Ach so, das können Sie schaffen. Den Zug um 12? Ja. Wissen Sie, wo der Bahnhof ist? Ja. Finden Sie, dann marschieren Sie los. Ja. Tschüss. Ich bin um 13:30 im Hauptbahnhof, wir können uns da treffen. Na, ist doch gut. Na, wenn du vorher noch deinen neuen Assistenten triffst, dann hast du zu tun, keine Zeit, dich verrückt zu machen. Der Hacker. Wie alt ist der? 5. Ja, der wird deine Geschichte schon stabilisieren. Hast du die Stichworte gemacht, was er alles im Netz veröffentlichen soll? Gut. Die Fotos eingescannt? Ich weiß nicht, ich fand die Gouvernante, die du bis jetzt hattest, gut. Klar, die Sache mit dem Galeristen war nicht sauber, aber sonst. Du weißt doch gar nicht, was sie wirklich erzählt hat. Besonders clever war die nicht. Mit ihrem Comme des Garçons-Kostüm. Ich bin gespannt. Gut, bis später. Danke, ich habe gerade erst gefrühstückt. Soll ich die Schuhe ausziehen? Können Sie anlassen. Ja. Wir können eigentlich auch gerne du sagen. Lieber nicht. Ja, hier. Also ich komme gleich zur Sache. Sie wissen, was ich tue. Ja. Gut. Also in meinem Job ist es sehr wichtig, dass niemand anfängt, die Herkunft der Bilder anzuzweifeln. Ach, und da gab es Probleme? Bisher ist alles gut gelaufen. Und wenn meine ehemalige Assistentin nicht zu viel geplaudert hätte, dann wäre auch alles noch in Ordnung. Weil die sich in mehrerer Hinsicht total unprofessionell verhalten hat, fällt mir jetzt alles auf die Füße und die Leute fangen an, Fragen zu stellen. Sind Sie in einer festen Beziehung? Ja, bin ich ja. Sehr gut. Und was wissen Sie über mich? Sie haben früh und reich geheiratet. Ihr Mann, Erbe eines Fabrikunternehmers, der im Zweiten Weltkrieg sehr viel verdient hat, war ein schüchterner und zurückhaltender, träumerischer Typ, der mit der Schuld seiner Familie nicht fertig wurde. Der hat sich daraufhin in die Kunst zurückgezogen und hier und da was gekauft. Und weil er so zurückgezogen lebte, da haben nur sehr wenige Menschen von der Sammlung gewusst und das hat sie ja auch niemand gesehen. Und selbst sie als seine Frau waren dann sehr überrascht vom Umfang der Sammlung. Precise. Die Idee mit dem Nazi-Erbe ist von mir. Ist gut, oder? Ja, Hitler hilft immer. Aber wegen Gurlitt, vielleicht sollten wir dann nicht ganz so dick auftragen. Ach, Quatsch. Alles, was hilft, ist erlaubt. Also, da es weder den Mann noch den Nachlass hier gegeben hat und weil natürlich niemand glaubt, dass so eine Sammlung bisher noch keiner gesehen hat, mussten wir eh schon nachhelfen. Mhm. Also, aber wir haben das auf sehr altmodische materielle Art getan. Fotos nachstellen, Dokumente fälschen und so, das reicht jetzt nicht mehr. Und da sind Sie auf mich gekommen? Ja. Ich habe gedacht, es würde helfen, die digitale Biografie von meinem Mann aufzubessern, die Schuldgeschichte auszubauen. Mhm. Zum Beispiel, hatte er nicht das Aussehen eines mondänen Kunstsammlers. Er war in seiner Lebensführung sehr geizig, weil er beim Umgang mit dem Geld immer daran denken musste, wie sein Vater es verdient hat. Mhm. Deswegen hat er für sich persönlich eigentlich nie was gekauft und war, was sein Auftreten betraf, fast unsichtbar und so weiter. Also meinetwegen können Sie richtig auf die Tränendrüse drücken. Mhm. Können Sie sowas? Ja, das wird nicht billig. Und ich brauche natürlich die Geschichte Ihres Mannes so detailliert wie möglich. Ich könnte auch Klassenkameraden und Freundschaften faken. Das ist kein Problem. Möglicherweise hat er ja auch noch andere Ehefrauen gehabt. Haben Sie mir überhaupt zugehört? Das passt doch gar nicht. Also, Sie müssen sich einen schüchternen, verstörten Typen vorstellen, keinen Platzhirschen. Okay. Ich habe mich letzte Woche mit einem Bekannten getroffen, der ist Ghostwriter. Wir haben eine Datei gemacht, da steht alles drin. Lesen Sie das in Ruhe. Es ist wirklich wichtig, dass Sie sich vorstellen können, was für ein Typ mein vermeintlicher Mann war. Ja, gut, dann schicken Sie mir das einfach per E-Mail. Und also wenn Sie nun mein neuer Assistent werden, werden Sie auch die Gespräche mit den Kunden übernehmen. Trauen Sie sich das zu? Ja, das kann ich machen, klar. Gut, ja. Ich habe nämlich meinem Schneider schon Bescheid gesagt, der müsste jeden Augenblick kommen, um Maß zu nehmen. Was, wieso? Sie brauchen Anzüge. Dieser Kapuzenpulli wird nicht gehen. Ja, wie viel würden Sie denn zahlen? 5.000 im Monat. 5.000 im Monat? Einfach so auf die Hand? Wir finden sicher Wege. Ja klar. Soll ich irgendwo unterschreiben? Nein, auf gar keinen Fall. Gut, das ist natürlich ziemlich heikel für mich, aber... ja gut, das können wir so machen. Ich könnte mit dem Lebenslauf Ihres Mannes dann sofort anfangen. Es wird allerdings ein paar Tage dauern, bis es steht. Kein Problem. Im Augenblick habe ich eh andere Sorgen. Es könnte sein, dass ein Käufer eins meiner Bilder zu einer neuen Gutachterin bringt. Wirklich? Warum? Na, also normalerweise hat die Bilder ein Bekannter von mir zertifiziert, aber jetzt, wo der Verdacht auf Fälschung im Raum steht, will der Galerist eine zweite Meinung. Oh Gott, ich denke die ganze Zeit darüber nach, was diese Gutachterin alles anstellt. Das ist der Schneider. Bitte schön. Guten Tag. Welche Freude, Sie zu sehen. Wissen Sie, ich bin immer so gerne bei Ihnen. Oh, ist das Ihr neues Werk? Ja. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit. Das da ist zumindest mein neuer Assistent. Guten Tag. Können Sie Maß nehmen, während ich ihn weiter briefe? Also ein ganz vorzügliches Gemälde, ganz vorzüglich. Entschuldigen Sie, natürlich, ich fange gleich an. Sprechen Sie nur weiter. Soll ich irgendwas Bestimmtes tun? Einmal bitte die Arme ausstrecken. So? Genau so? Meine Herren, bitte. Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Hier, ich habe heute um 2:30 in Ihrem Namen einen Termin bei Frau Breidenstein gemacht. Mhm. Sie sind Journalist und machen einen Radiobeitrag über Kunstgutachten. Da können Sie auch noch so hin. Soll ich jetzt noch einmal umdrehen, bitte? So. Perfekt. Gut, soll ich da irgendwelche bestimmten Fragen stellen? Lassen Sie sich zeigen, wie sie arbeitet und nehmen Sie alles auf. Ich will genau wissen, welche Verfahren die anwendet. Haben Sie ein Aufnahmegerät? Ich habe ein Handy, das müsste doch reichen, oder? Auf keinen Fall. Hier. Kaufen Sie sich irgendwas, das nach Reporter aussieht. Bis wann schaffen Sie die Anzüge? Bis um 4, 4:30 könnte ich einen fertig haben. Es tut mir leid, aber für alles andere müssten Sie nach Bangkok fahren. Entschuldigen Sie. Ich tue natürlich, was ich kann für Sie. Gut. Kommen Sie mit dem Anzug gegen 4, 4:30. Wie gesagt, ich tue, was ich kann. Sie sind ein Schatz. Für Sie doch immer. Ein wirklich ganz vorzügliches Gemälde. Und Sie, Sie sollten auch gegen 5 von Ihrem Interview wieder hier sein. Ja. Auf keinen Fall später, ja? Weil wir um 6 zur Auktion müssen. Das geht ja ganz schön schnell alles. Time is money and the money is mine. Sorry, da muss ich rangehen. Sie finden ja den Weg hinaus? Ja, ja. Bis nachher. Ich schaff's nicht pünktlich. Ja. Tut mir leid, ich habe versprochen, noch bei Thomas Feuerstein vorbeizufahren. Der stellt gerade im Kunstverein aus. Der mit den Algen. Psychoprosa heißt die Ausstellung. Herzchen, das ist mein Job. Ich bin doch nur eine Stunde später. So, jetzt bin ich ganz bei Ihnen. Das ist also Ihr Gewächshaus. Hier wachsen die Algen, die Substanzen. Hier wird etwas synthetisiert, nämlich diese neue molekulare Skulptur. Und aus diesem Bei- oder Abfallprodukt entsteht dann mit Hilfe von biochemischen Prozessen ein schleimartiges Medium. Und würde jetzt hier im Ausstellungsraum jeden Tag auch produziert werden, ja, dann würde über diese Wochen hinweg Tonnen von Schleim. Und würde man das länger betreiben, wäre es dann irgendwann wirklich nicht nur ironisch gesprochen, sondern faktisch tatsächlich die größte Skulptur der Welt, die sich über den Kunstverein hinaus auf die Straße, in den Fluss und dann weiter ins Meer hinausschiebt. Sie antworten also auf die Wirklichkeit mit einer Welle aus Schleim, die erst die Stadt und dann die ganze Welt einnehmen soll. Biologisches Material ist einerseits so ein Stück Wirklichkeit auch. Und als Künstler, wenn ich mich für Wirklichkeit interessiere, interessiere ich mich sehr schnell auch natürlich für naturwissenschaftliche Prozesse, die unsere Wirklichkeit sehr stark bestimmen, ob wir wollen oder nicht. Das verstehe ich nicht. Klar, Sie benutzen wissenschaftliche Bilder, das machen ja viele Künstler heutzutage. Nur könnten Sie damit auch in den Zeichen der Wissenschaft untergehen. Also ich denke mal, wenn man sich mit beiden Dingen irgendwie beschäftigt, dann macht man in seinem eigenen Kopf nie einen Unterschied. Weil man muss die Dinge nicht etikettieren und sagen, das ist jetzt Kunst, das ist jetzt Wissenschaft, das ist jetzt Philosophie, das ist Literatur und so weiter. Also alle Grenzen, die man da einsetzt, sind dann eher künstlich irgendwie. Also es ist natürlich schon das Anliegen, eine Atmosphäre zu schaffen, die auch emotional dann funktioniert. Oder haben Sie einfach was gegen Malerei? Also ich finde, das hat alles seine Berechtigung. Natürlich hat Malerei auch seine Berechtigung und die prozessiert es mal vordergründig nichts. Im Gegenteil, mal wieder die Prozesse, die in der Malerei passieren, dann irgendwann zum Stillstand bringen. Deswegen gibt es Konservatoren, Museen, Archive, Depots und so weiter. Aber für Sie ist es sicher nicht so einfach, sich zu finanzieren, oder? Ja, das stimmt. Ja. Also wäre ich jetzt nur Maler oder nur Grafiker, dann könnte ich natürlich gut leben von meiner Kunst. In dem Fall sind aber natürlich die Technologien, das Know-how, was man aus der Wissenschaft und so weiter nimmt, bei manchen Arbeiten immens teuer. Und leider Gottes sind diese Dinge zwar toll in der Qualität, wahnsinnig haltbar und vom Material perfekt gearbeitet, aber mit dem Nachteil, dass sie dementsprechend viel kosten. Teilweise abstrus viel kosten. Ja. Sie haben immerhin die Chance, auf diese ganzen Kunst- und Wissenschaftstöpfe zuzugreifen. Ich muss nur schauen, ob Sie auch wirklich verstehen, was Sie da tun. Oh, Herr Feuerstein, ich muss zum Zug. Ich habe gleich noch eine Verabredung. Aber das ist ja alles auf einem fruchtbaren Weg. Alles Gute und bis bald. Abusing my power full of resentment. This is fucking shit. I fucking hate this fucking class. Sometimes I did the same. Ja, aber ich habe mich jetzt so entschieden. Ich weiß nicht, wo die das her hat. Das ist total aus der Luft gegriffen. Ja, genau, der ist ab sofort mein Assistent. Ja. Und versucht, die Kundin zu beruhigen. Das ist wirklich völlig haltlos. Hey. Hallo, gut, dass du da bist. Du glaubst nicht, was hier los ist. Was ist los? Der Galerist macht mich wahnsinnig. Jetzt meint er, dass es nicht gut aussieht, dass ich mir ausgerechnet jetzt einen neuen Assistenten gesucht habe. Er meint, dass die Leute so noch misstrauischer werden. Jetzt mal ganz ruhig. Bisher bist du da immer wieder rausgekommen. Außerdem hat er angedeutet, dass er die Gemälde aus der Show nimmt, wenn die Versteigerung heute nicht läuft. Das wird schon. Der hat nur kalte Füße. Du weißt doch, wie die sind. Wenn das Gemälde heute eine Riesensumme macht, ist er wieder dein bester Freund. Nee, diesmal ist das was anderes. Ich bin mir sicher, diesmal geht es schief. Hat denn bei dir irgendwer was darüber gesagt? Nur der Farnholz bei der Kulturstiftung oder sonst nichts. Ich finde echt, du übertreibst. Diesmal geht's schief. Ich spür's. Sagst du jedes Mal. Kannst du nicht ein Gutachten oder so? Nein, Liebes, das geht nicht und das weißt du. Du machst deinen Job und ich mach meinen. So, zweimal Kaffee toll. Hier, danke. Der ist für dich. Danke. Was ist denn? Schmolzst du jetzt? Mich kotzt das an. Ständig sagst du, dass dich das nichts angeht. Dass meine Fälscherei, deine Scheißaura oder dein fucking magisches Wesen nicht angreift. Aber dann, entschuldige mal, dann könntest du mir auch helfen. Also, nur wenn das ernst gemeint ist, was du da immer quatschst. Dann würdest du nämlich gar nichts verlieren. Nein. Wenn ich mich einmische, dann legitimiere ich, was du da machst. Das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Ach. Scheiße. Überleg dir mal, warum du immer wieder diese Dramen... Das sind keine Dramen. Das ist das Ende meiner Existenz. Natürlich. Du wirst nie wieder etwas verkaufen, schon klar. Du, ich muss gleich zu Albert Oehlen in die Akademie und wollte dann kurz auf die Messe. Willst du mit? Zu Oehlen? Nein, zur Messe. Es könnte auch sein, dass du dich nach einer neuen Galerie umsehen musst, oder? Nicht witzig. Du bist doch jetzt gar nicht in der Lage zu malen. Also gut. Wann? In einer Stunde am Haupteingang. Gut, ich bin dann da. Bis später. I'm painting, I'm painting again. I'm painting, I'm painting again. I'm cleaning, I'm cleaning again. I'm cleaning, cleaning my brain. Jetzt ist ja die Hölle los. Vielleicht sollte ich ins Fälschergeschäft wechseln. Ich muss mich die ganze Zeit damit rumärgern. Ich habe natürlich auch mal drüber nachgedacht. Also ich habe ja auch so ein Verbrechergen und denke manchmal, was für Sauereien man da machen könnte, wenn man so bösartig wäre. Und dann male ich mir so aus, was ich als Kunstfälscher machen würde. Und ich denke, da gibt es sehr gute Möglichkeiten. Man kann ja gucken, wer jetzt gerade verstorben ist, einen gewissen Ruf hat. Man kann das Oeuvre so ein bisschen einschätzen, wie viel es gibt. Und man guckt sich an, wer den Nachlass verwaltet. Ob das Trottel sind oder eine gute Institution. Und das macht einen riesen Unterschied. Ich meine, die Preise sind doch eh nichts, was man mit klarem Menschenverstand noch irgendwie begreifen kann. Aber das ist halt der Betrieb. Für mich hat das mit den Sachen selbst überhaupt nichts zu tun. Ja, ich habe da eine Distanz zu. Also das hat aber auch jeder, der noch bei Trost ist. Also der sich einbildet, das sei gerechter Lohn für seine Arbeit. Der leugnet eigentlich alles, was da evident ist. Nein, das sehen eigentlich alle so auf der anderen Seite. Natürlich, ich suche dann auch schon mal nach Argumenten, weil ich mag das nicht, dass man uns nur als wahnsinnig, es ist wahnsinnig, aber andere Gebiete sind ja auch wahnsinnig. Dann gibt es plötzlich das irgendein Gerücht, man sammelt jetzt das und das. Es werden Oldtimer gesammelt, andere haben irgendwelche Antiquitäten oder es gibt ja wesentlich angreifbarere Objekte der Begierde als jetzt Kunst. Und ich finde es eigentlich sogar schön, dass Kunst im gewissen Sinne als was Geistiges, Flüchtiges so gewürdigt wird, Und es muss nicht unbedingt aus irgendeinem Edelmetall bestehen muss. Weil das ist ja eine viel konservativere Sichtweise. So, oder, ja, also richtig, wie sagt man, fast feige, ne, zu sagen, was wiegt das? Ja, ich finde das auch besser als zum Beispiel Porzellanpuppen. Ich habe mal in Japan so einen Sammler besucht, der hatte das ganze Haus voller Porzellanpuppen. Und zwei Frauen, die auch aussahen wie Porzellanpuppen. Das war furchtbar. Aber das ist doch etwas anderes als das, was wir machen. Und natürlich bin ich dafür, dass das gewürdigt wird, was wir tun. Erstmal hatte ich ja einen Auftrag zu malen von einem Menschen bekommen, den ich gar nicht gut kannte. Der hat mir einfach gesagt, ich soll jetzt malen. Und einmal waren nachts Besucher da und haben in der Meinung, besonders punkig Unfug zu treiben, mir diese Leinwand vollgesprüht. Und dann habe ich mir dann irgendwie ein Motiv rausgesucht und das dann da irgendwie übertragen. Und es kam aber dieser Untergrund durch, diese Sprühfarbe kam durch die Dispersion nach oben. Und ich fand auch irgendwie meine Unfähigkeit beim Malen eigentlich auch wie so eine konzeptuelle Komponente, die auch dazugehörte. Und die drei Sachen zusammen waren dann aus meiner Sichtweise wieder eine forsche Sache. Also. Ja, das ist schön. Und was macht Albert Oehlen als nächstes? Ich hatte eine Anfrage von Doug Aitken, diesem amerikanischen Künstler, ob ich in London irgendwie an seinem Kunstfestival teilnehme. Hatte keine Idee. Und dann sagte er, ja, mach doch live ein Bild. Ne? Und dann habe ich gedacht, das ist das Letzte. Ne? Das will ich nun mal gar nicht. Und dann kam mir irgendwann so ein Geistesblitz. Ich schicke den Ben Becker dahin. Der Ben Becker? Der muss sich so einen kleinen Schnurrbart, wie ich ihn früher hatte, wachsen lassen. Und dann habe ich das gemacht und habe dem ein Bild vorgezeichnet, also mit Bleistift, und der musste das praktisch ausfüllen. Und dann hat er vor Publikum da 5 Stunden gemalt. Wow, das ist tapfer. Und hat so auch geredet, was ihm so in den Sinn kam. Und dann hatten wir eine Übersetzerin. Und dann, ich habe ihm noch gesagt, du musst ab und zu sagen, ich Albert Oehlen. Und das war total lustig. Und er so, mal noch. Ich, Albert Oehlen, werde jetzt. Und dann kam aus der Stimme von hinten die Übersetzerin. I, Albert Oehlen. Oh, das hätte ich gern gesehen. Das ist wirklich, wirklich komisch. Ja, wirklich komisch. Also, ich habe mit dem ja, kannte den nur vom Sehen durch den Zufall. Aber ich. Das ist ein anständiger Kerl. So. Und er hat es sehr professionell gemacht. Also keinen Quatsch gemacht. Also nur den Quatsch, den ich wollte. Aber ich war schon beeindruckt. Professionell so. Und dass er es überhaupt gemacht hat, war schön. Warten Sie, ich würde gerne noch was mit Ihnen parlieren. Aber ich habe versprochen. Ach, was soll's, ich hab da jetzt eh keine Lust drauf. Ich muss nur ganz kurz mal einen Anruf machen, ja? Ich bin gleich wieder da. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich bin schon bei der Messe. Das machst du extra, ey. Das ist so arm. Ja, ja, ja, ich beruhige mich ja schon. Gut, ich geh schon mal rein. Ruf noch mal an, wenn du da bist, ja? Es ist ja so, dass bei Galerien sich immer viele hundert Künstler bewerben im Jahr. Und einige haben halt dann das Glück, dass sie genommen werden von einer Galerie. Das und ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Also wir kriegen natürlich sehr viele Künstlerbewerbungen per E-Mail jetzt. Per E-Mail, also? Früher kam das ja dann mit der Post. Also ich bin dadurch, dass ich eben diese, sagen wir mal, einfach kuratorische Tätigkeit auch mache, bin ich sehr, sehr gut vernetzt. Ich habe auch 10 Jahre in Berlin selber gewohnt. Also das heißt, ich kenne da einfach viele Leute. Ja, überall. Ich habe auch mal 10 Jahre in Berlin gewohnt und ihr solltet mal sehen, wie vernetzt ich bin. Also bei mir ist das so, dass wir meistens so in 3 Jahren mal einen Künstler aufnehmen und da werde ich dann wie auch immer drauf aufmerksam. Da kann ich Ihnen jetzt kein geheimes Rezept nennen. Ja, ja, selektive Wahrnehmung. Fuck off. Irgendwann mal so die Situation endlich gekommen. Ich bin dann bei ihm in die Galerie reingestiefelt und habe gesagt, hey, ich will bei dir ausstellen. So ganz frech. Ich stiefel ihn jetzt auch gleich irgendwo rein. Es kann doch nicht sein, dass die mich hier so hängen lässt mit diesen Vollpfosten. Man kann sich auf nichts mehr verlassen, außer wenn man dafür bezahlt. Wo sind Sie? Ja, Lichterfelde ist weiter, als man denkt. Ja, ich zahle das Taxi. Haben Sie das Aufnahmegerät bekommen? Gut. Und dann bitte alles genau aufzeichnen. Ja, ich bin auf der Messe. Melden Sie sich, wenn Sie wieder im Taxi sitzen. Hallo? Wegener, hier ist Wegener hier. Ja? Guten Tag, hören Sie mich? Ich habe bei Ihnen einen Termin für ein Interview. Wir haben einen Hund, der bellt gerade, was ist aber weggesperrt. Nein, keine Sorge, ich komme vom Bauernhof. Geht erstmal auf gerade Tour, ist das Büro und mein Tasche ist da unten. Ich hole jetzt noch mal irgendwas raus, warte mal. Ja. Da gibt es ein großes Gemälde von dieser Dame. Das war die Geliebte des Künstlers. Ja, die Signatur da oben sehen Sie ja. Der ist auch von Herrn Beltracchi gefälscht worden. Also das sind Lampen, die extremes Streiflicht produzieren. Ja, das ist wirklich ein Steinwerfer, da können Sie 50 Meter mit. Das ist aber ganz klein, die sitzt oft auch auf so einer... Sehen Sie das? Mhm. Wie man da die Malschicht sieht, den Duktus, ne? Sehen Sie das? Aha, ja. Das ist ja sehr gut zu erkennen. Ich muss mal... Moment. Hier habe ich jetzt schon eine Provenienzrecherche durchgeführt. Ich habe das mit dem Mikroskop angeguckt. Und habe anhand dieser mikroskopischen Untersuchung auch die Signatur könnte sein, ja. Und Sie schauen dann vor allem in Büchern nach, ob die Geschichte stimmt, oder? Ja, und laut der Literatur, die ich gelesen habe, hat er diese Dame erst nach 1910 kennengelernt. Aber nun weiß man ja auch die Literatur, also der Herr war verheiratet und hatte ständig Geliebte. Da kommt dann eben einfach auch... die reale Welt ins Spiel. Ist wirklich eindeutig zu sagen, dass er die erst 1914 kennengelernt hat, ja. Vielleicht hat er die auch schon mal 1910 getroffen. Das heißt, Sie sagen jetzt nicht einfach, dass das Gemälde falsch ist, nur weil das nicht exakt zur Literatur passt. Das ist hier ein ganz gutes Beispiel, weil wenn man einfach an die Dinge rangeht, dann könnte man sagen, ja, ganz eindeutig kann gar nicht von ihm sein. Als zweites Kriterium ist tatsächlich, dass der selten signiert hat. Das heißt aber auch nicht, dass er nie signiert hat. Der hat manchmal signiert. Und da geht's dann los. Also meine Chefin hat, also ich meine, da gibt's doch jetzt auch sowas wie den Duktus des Künstlers, der ja wichtig ist, oder? Was den Duktus anbetrifft, was das Krakelé anbetrifft in diesem Werk. Also, da sind so kleine Krakelés, das kann man jetzt mit bloßem Auge, das sind so Sprünge in der Malschicht. Also, die kann ich jetzt leider Ihnen nicht zeigen, weil man die nicht so gut sieht. Da ist so ein bisschen was. Also meine Erfahrung mit Oberflächen aus dieser Zeit könnte sein, was mir noch gleich aufgefallen ist. Sie sehen hier oben, dass dieser dünne Karton ist vom Block abgerissen. Sehen Sie das da oben? Ja. Ja, das sieht ziemlich alt aus, ja. Irgendwie abgewetzt. Es gab aber zu der Zeit schon solche Blocks. Das sind dann so die Dinge, die so zusammenfließen. Ja, und jetzt stehe ich davor und sage, ja, sie ist schön, es ist toll, aber ist es 150.000 wert oder nicht? Das stelle ich mir komisch vor. Also diesen Moment, an dem dann klar wird, ob es echt ist oder falsch. Das ändert doch dann sicher total den Blick auf das Werk, von einer Sekunde auf die andere. Also zurzeit sieht es so aus, es könnte echt sein. Aber, ja, es gibt auch ein paar Sachen, die dagegen sprechen. Und jetzt muss ich halt weitersuchen. Ne? Und also, kommen Sie eigentlich immer zu diesem Punkt, an dem Sie dann genau wissen, ob das Gemälde echt ist oder nicht? Es gibt Dinge, die nicht eindeutig zu klären sind. Das kommt manchmal auch vor. Ne? Und diese ganzen falschen Bilder, die jetzt in den letzten Jahren auf dem Markt aufgetaucht sind, wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Also ist das mehr geworden? Es gab eine große Aufregung, ja. Und es gibt auch immer wieder, dass Fälschungen enttarnt werden. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass die Anzahl der Untersuchungen so ins Unermessliche gestiegen ist. Das würde ich mal gerne beweisen, glaube ich nicht. Der Markt ist etwas vorsichtiger, aber dass das überall jetzt durchdringt, wenn Sachen gesichert sind, also das glaube ich jetzt mal nicht, dass sich das so extrem auswirken würde. Ich glaube es eher nicht. Ich kann das ganz schlecht beurteilen. Ja, jetzt muss ich mal das kurz schnell wieder wegpacken. Ich bin ja sozusagen nur auf journalistischer Stippvisite. Das war jetzt doch ganz schön, das mal zu erklären daran. Ja, danke. Das war wirklich sehr interessant. Ja, dann würde ich sagen, ich schicke Ihnen den Link zu dem Beitrag, wenn er dann online ist, gesendet wird. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo? Ja, also ich bin jetzt raus. Ja. Ja, also die ist schon sehr gründlich. Ja, aber ich würde mir da keine großen Sorgen machen. Die wird keine vorschnelle Entscheidung treffen. Das dauert. Nein, bitte, was Sie da machen, das ist Geisterbeschwörung. Natürlich. Bitte, natürlich. Sie sind die Chefin. Ja. Ja, ich habe alles aufgenommen. Ich bringe das dann nachher einfach mit. Ja. Ach, und ich habe noch einen Termin gemacht bei einem Sammler, um einfach mal nachzufragen, was er so kaufen würde. Ja, kein Problem. Ich dachte, das ist ein Extra-Bonus für Sie an meinem ersten Tag. Ja, natürlich. Das geht schnell und ich bin pünktlich bei Ihnen für die Anzüge. Hallo. Ja, genau. Sie sind der Neue. Wir waren auf der Messe verabredet, ich habe es nicht geschafft. Ihre Chefin geht nicht ans Telefon. Gut, aber Sie haben mit ihr gesprochen und es geht ihr gut? Und Sie kommen auch zur Versteigerung. Ja, dann können wir ja reden. Ja. Hallo Henrik, schön, dich wiederzusehen. Ihr arbeitet hier alle zusammen? Genau, das ist hier unten so halb Werkstatt, halb Fotografie-Ecke und hier so Bausachen. Und dann gibt es noch so ein Lager, Toiletten. Das war ja ein ehemaliger Boxraum. Und drüben ist so eine schöne Halle, wo so ein Fitnessstudio ist. Aber das kostet doch auch alles Geld hier, oder? Jetzt so direkt nach dem Studium, hast du da nicht manchmal Schiss davor, wie es weitergeht? Hatte ich in dem Sinne nicht so, weil ich wusste, ich finanziere mich gerade selber. Also ich hatte jetzt nicht Geld oder Existenzängste. Und ich habe dann in der Agentur angefangen zu arbeiten, so Webseitenprogrammierung, Internetprogrammierung. Und es war sehr zeitintensiv und ich habe jede Woche gearbeitet. Und Ausstellung war dann eher schwierig, hat sich von alleine nicht viel ergeben. Aber das ist auch sehr unterschiedlich von Person zu Person. Ich merke, ich muss oder ich will das weitermachen. Ach, die sind schön. Was sind das für welche? Das sind Proben, Tests. Also die Arbeit besteht aus zwei goldenen Bildern und die beiden Bilder haben eine goldene Oberfläche. Und diese Oberfläche kann man entfernen. Am besten mit einem Geldstück zum Beispiel kann man diese Oberfläche komplett wegruppeln. Und die zweite Bedingung ist, dass man das zu Lebzeiten nur machen darf. Also ich kann das jetzt nicht an meine Kinder vererben, dieses Bild. Und ja, wenn man neugierig geworden ist oder in Geldnot geraten ist oder warum immer, kann man die Oberfläche entfernen. Und wenn darunter ein Bild erscheint, dann und die Oberfläche komplett entfernt ist, kann der Käufer zu mir kommen und erhält dann den doppelten Einkaufspreis zurück, also in dem Fall 2000 Franken. Kann ich eins freirubbeln? Nein, du darfst keins freirubbeln. Ach schade, aber super schön. Wenn du noch mal welche machst, sag Bescheid. Und das? Wow. Das ist eine Halbkugel, eine Styropor-Halbkugel, die an geschützt, die ich momentan beklebe mit kleinen Buntstiftrosetten. Und die ist auch aus einem Zufall entstanden. Also das sind für mich ja wie so die Reste, die übrig bleiben, wenn man was zeichnen oder malen will. Und jetzt klebe ich diese unterschiedlichen Farben von den Rosetten, also diese Rosetten mit den unterschiedlichen Farben, klebe ich jetzt auf diese Halbkugel. Ganz schöne Sisyphus-Arbeit. Wie viele sind das? Es sind wahrscheinlich um die 1000 von den Buntstiftrosetten werden da wahrscheinlich drauf sein. Das ist eine sehr, sehr zeitintensive Arbeit. Also sorry, ich muss da mal ran. Was soll das heißen? Jetzt erreichen Sie sie auch nicht mehr. Wo sind Sie denn? Sie haben einen Termin bei einem Softwareentwickler, der moderne Kunst sammelt? Sagen Sie, Sie wissen schon, dass Ihre Chefin malt, oder? Können Sie... wäre es nicht klüger, wenn Sie sich auf die Suche nach der Frau machen, die Sie bezahlt? Sie ist schließlich nicht im besten Zustand gerade. Okay. Gehen Sie zu Ihrem Softwaremenschen, aber schreiben Sie eine SMS mit der Adresse, wo Sie sind. Ich gehe Sie suchen. Du, Hendrix, tut mir leid, ich muss los. Eine Freundin von mir ist in Schwierigkeiten. Wo könnte sie sein? Wo könnte sie sein? In ihre Galerie traut sie sich nicht. Fürs Calvados ist es noch zu früh. Oder soll ich vielleicht doch mal hin? Ins Museum wird sie nicht gehen, obwohl sie da gute Laune bekommen würde. Hey du, ich bin's. Du, ich dachte, ich sag jetzt einfach meinen nächsten Termin ab und wir treffen uns im Museum. Und gehen durch und spielen dieses Spiel, was wir früher immer gemacht haben. Weißt du noch? Welche Bilder alle von dir sind. Was meinst du? Das wäre doch schön. Los, komm, ruf zurück. Ach nee, die haben jetzt auch eine Galerie hier. Da, das ist nicht wahr. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Nein, doch. Sagen Sie, das Bild im Fenster? Ja, magisch, nicht wahr? Es ist letzte Woche zu uns gekommen und stammt aus einer Sammlung, die bisher eigentlich kaum bekannt war. Mhm. Wie viel kostet das? Ja, so 50.000 Euro. Haben Sie direkten Kontakt zum Verkäufer? Das ist im Augenblick etwas schwierig. Der Assistent hat nämlich gerade gewechselt. Ich überlege mir das nochmal. Ich muss das auch mit meinem Partner besprechen. Ja, das verstehe ich natürlich. Darf ich ein Foto machen? Bitte? Und überlegen Sie nicht zu lange. Es fragen eigentlich täglich Interessenten an. Ihnen einen schönen Tag noch. Danke. Er wird immer besser, dieser Tag. Scheiß auf die Friedenspfeife. Siehe Bild im Anhang. Habe Ihre Chefin nicht gefunden, gehe jetzt nach Hause. Sollten Sie was von ihr hören, sagen Sie mir bitte Bescheid. Boah. Na, da ist ja eine super Stimmung. Hallo. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Ja, nee, gerne. Wie wollen wir das jetzt machen? Wie Sie wollen. Okay, dann sprechen wir erst und dann können Sie mir ja danach ein bisschen was zeigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naheliegend, die Frage, so, aber haben Sie bestimmte Lieblingskünstler? Ja, also Schonlein hat natürlich seine Hausgötter, ganz klar. Und von denen, die ich mag, habe ich in der Regel viel, weil mich diese Tiefe und diese jahrelange Beschäftigung also weit mehr reizt, als jetzt vielleicht, was eben anderen Sammlern oft so geht, ein Werk erwischt zu haben oder so. Also sowas finde ich immer ganz gruselig. Kennen Sie die dann auch persönlich? Immer. Also ich habe einige Arbeiten von Künstlern, wo ich denke, der Künstler ist nicht unbedingt ein Gewinn, aber in den allermeisten Fällen, also wirklich zu 99% ist es so, dass natürlich der Künstler ein Gewinn ist und ich darauf auch einen gewissen Wert lege. Wenn mir dann Leute immer erzählen, sie müssten auf der Basler Messe immer anfangen zu rennen, um irgendeine Arbeit zu bekommen, sonst würde die ein anderer ihnen wegschnappen. Also das sind alles so Phänomene, da habe ich irgendwie nichts mit am Hut. Oh, Moment. Entschuldigung, das bin ich. Da muss ich kurz ran. Hallo? Sie stehen vor der Tür. Ah, ja klar, okay. Das ist meine Chefin, die steht vor der Tür, die würde wahnsinnig gerne dazukommen. Gerne. Das ist ja eine Überraschung. Kann ich Ihnen den Mantel abnehmen? Gern, danke. Aber machen Sie nur weiter, ich will nur etwas zuhören. Vielleicht können Sie uns ja etwas zeigen. Ich kann, wenn wir jetzt hier gerade schon, weil das ist ja eigentlich meine Schatzkammer. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel... Mein Assistent hat gesagt, Sie machen so Sachen mit dem Internet. Ja, aber nicht so, wie Sie sich das vorstellen, dass er seine Kunstwerke alle im Netz bestellt. Ich kaufe normalerweise ja immer bei Galerien, weil das der Ort ist, an dem ich die Arbeit dann zum ersten Mal sehe oder sie mir begegnet. Ich habe auch oft schon was in Ateliers gekauft, einfach weil die Künstler dann gerade keine Galerie hatten oder weil sie einfach noch sehr, sehr jung waren. Aber für mich war ja die Provenienz damit immer klar. Also Sie können mir doch nicht erzählen, dass das immer alles vertrauensvoll war. Das ist doch gar nicht möglich. Nicht in einem Betrieb, der darauf aus ist, Geld zu machen. Was Sie nicht sagen. Ich hatte eine Arbeit von Via Lewandowski kurioserweise mal gekauft. Das war ein Diptychon. Und die eine Leinwand war dem, ich glaube, Künstler oder Galeristen mal in eine Leiter gefallen und beschädigt worden. Der Künstler bekam dann das Geld von der Versicherung, hat dann dieses Bild nochmal gemalt. Und die Versicherung hatte nichts Besseres zu tun, als ihr beschädigtes Exemplar nach einem gescheiterten Reparaturversuch wieder in ein Auktionshaus einzuliefern. Das ging natürlich nicht wirklich mit rechten Dingen zu. Und da habe ich dem Auktionshaus dann auch erstmal eingegeigt, so von wegen, weil die sagten, sie würden dauernd irgendwelche beschädigten Sachen verkaufen. Und es sei völlig klar, dass auch irgendein alter Picasso natürlich eine Beschädigung aufwies. Wie war der Name der Galerie, die das gemacht hat? Für mich ist das kein so großer Unterschied, so von Code zu Kunst. Also das verstehe ich, das ist für mich ein Universum. Das ist ein ästhetisches Empfinden, da bin ich fest von überzeugt, das kennt jeder Steinmetz oder jeder Handwerker oder das kennt eben auch Softwareleute, dass es eben schönen Quellcode gibt. Aber also mich würde doch der Name der Galerie interessieren. Und das Funktionieren alleine eben noch nicht ausreichendes Kriterium ist. Gut, wenn mir hier keiner antworten will. Ja, natürlich muss man sein Handwerk beherrschen, aber ich glaube, es ist eben nicht nur Handwerk und die Schönheit besteht ja darin, so, also was über das Funktionale hinausgeht. Ah, Sie meinen, ich soll mich mehr mit Medienkunst beschäftigen? Bei Kunst bilden sich eben doch relativ viele Leute ein, mitreden zu können. Und mich hat das immer sehr gewundert, dass es eben so viele Epigonen in der Kunst gibt und die auch tatsächlich erduldet werden, weil in der Wissenschaft oder in der Musik wäre das nicht möglich. Also wenn ich jetzt als Wissenschaftler zum Beispiel sage, ich habe jetzt Niels Bohr, wer war denn das überhaupt? Da habe ich jetzt zumindest als Chemiker keinen allzu großen Stand. Oder wenn ich in der Musik sage, ta-ta-ta-ta, da wird man auch sagen, ja, nee, das gab es ja schon mal. Und bei der Kunst haben wir das ja dauernd, da denken, das ist ja aber wirklich mal Imi Knöbel oder das, dann war zeitlang mal alles Daniel Richter oder so, weil er halt bei seinen Studenten alle so anfing so zu malen. Ja, ich erinnere mich. Sagen Sie, wie spät ist es eigentlich? Es ist 3:45. Mein Gott, ich muss nach Hause, der Schneider. Herzlichen Dank, Herr Wessel, und entschuldigen Sie den Überfall. Ja, wirklich, es war sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Und Ihnen alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Moment! Warten Sie mal! Na, das hat sich ja gelohnt! Moment, ich habe Ihrer Bekannten habe ich versprochen, dass ich mich bei ihr melde, wenn wir hier durch sind. Die macht sich, glaube ich, Sorgen. Das ist die Letzte, mit der ich jetzt sprechen will. Ja, Sie müssen ja nicht sprechen. Ich würde ihr nur kurz sagen wollen, dass alles okay ist. Meinetwegen, ja. Rufen Sie halt an! This had been something that had been coming for a while. It seemed to be a logical end. Ah, haben Sie sie gefunden? Ah, gut, da bin ich beruhigt. Ah, dass sie sauer ist, das habe ich schon verstanden. Aber ich kann wirklich nichts für sie tun. Das... Ja. Danke. Ja, mein Lieblingsvideo. Warten Sie, ich mache das mal leiser. Nee, kein Katzenvideo. Die Biografie von Alan Moore. Sagen Sie, gab's noch was? Na, dann sehen wir uns gleich. Ja, googeln Sie das mal. Danke, dass Sie Bescheid gesagt haben. Ja. That art, whether that be writing, music, sculpture or any other form, is literally magic. Ach, ja, guten Tag. Sehr schön, der Anzug. Ja, darf ich kurz reinkommen? Ja, bitte. Hier entlang. So, wohin mit dem guten Stück? Hängen Sie ihn dahin. Mhm. Vielen Dank. Sagen Sie, geht es Ihnen gut? Sie waren heute früh schon so angespannt. Berufliche Schwierigkeiten? Also ich weiß ja nicht, ob Ihnen das hilft, aber ich bewundere das sehr, was Sie tun. Was Sie nicht sagen. Ja, diese Bilder, das ist doch eine unglaubliche Gabe, die Sie da haben. Ich bin ernsthaft am Überlegen, das alles sein zu lassen. Also, ist das nicht etwas eitel? Wissen Sie, also ich könnte das nie, was Sie da tun. Diese Präzision, diese Größe, dieser Gestus. Ich bin jedes Mal, ach, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Na, wenigstens einer. Wissen Sie was? Der Anzug geht dieses Mal aufs Haus. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Doch. Als kleine Geste meiner Anerkennung. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie sich bitte noch einmal überlegen. Es ist ganz einfach. Also wenn heute keiner für das Bild bietet, dann sieht es schlecht aus. Tja. Und gleich ist die Versteigerung. Oh ja, natürlich. Sie müssen los. Es tut mir leid, ich wollte Sie auch gar nicht aufhalten, aber bitte überlegen Sie es sich noch einmal. Ihr Wort in Gottes Ohr. Aber danke, das ist ganz nett von Ihnen. Ich muss mich jetzt wirklich fertig machen. Ja. Hoffentlich kommt auch dieser Assistent jetzt langsam mal. Wo ist denn die Versteigerung? Fasanenstraße. Fasanenstraße. Kopf hoch. Das wird schon. Vielen Dank. Wirklich, das ist sehr nett. Bis zum nächsten Mal. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps. Na, jetzt hast du es doch mal pünktlich geschafft. Hallo, tut mir wirklich leid. Na, du weißt ja, wie du dich revanchieren kannst. Jetzt fange ich wieder damit an. Schönen guten Tag, sehr erfreut. Ich glaube, wir hatten heute telefoniert. Ja, hallo, guten Tag. Schön, dass wir uns jetzt mal persönlich kennenlernen. Ja. Schicker Anzug. Oh, danke. Ja, ist ganz ungewohnt. Komm, setzen wir uns. Oh, ich halte das nicht aus. Hast du getrunken? Lass mich in Ruhe. Was ist? Sie hat Angst, dass niemand für das Bild steigert. Weil sie davon überzeugt ist, dass alle Welt bereits weiß, dass jetzt sie das nicht. Jetzt erzählst du das hier auch noch. Ich glaub's nicht. Was können wir tun? Können wir irgendwas tun? Sie können gar nichts tun. Je ruhiger und professioneller Sie hier sitzen und im Katalog blättern, desto besser. Aber meine sogenannte Freundin hier, die könnte ganz einfach für das Bild steigern, ja? Zumindest als Erste. Sie muss es ja nicht kaufen, nur das Ganze ins Rollen bringen. Liebes, dann verleugne ich alles, was ich bin. Das kann ich nicht. Zumindest das musst du respektieren. Wie wär's, wenn du mal respektierst, was ich... Okay, es geht los. 3.000 bitte im Angebot haben. 3.000. Gib mir jemand 3.000. Angebot von 3.000 Euro. Jemand? 3.000? Ja. Die 172. Mir ist schlecht. Was ist jetzt? Sie ist gleich dran. Ich halte das nicht aus. Oh, ich muss auf die Toilette. Bleib sitzen. Das wäre wirklich verdächtig. Ich hätte Rescue-Tropfen. Wollen Sie Rescue-Tropfen? Komm, würde ich nehmen. Da ist es. Da ist es. Na? Was ist jetzt? Los. Kommen Sie schon. Kommen Sie schon. Helfen Sie ihr. Nein. 5.000. 5.000. Was siehst du? Den kenne ich doch. Das ist doch ihr... Mein Schneider. Wie haben Sie das denn geschafft? Scheiße. Jetzt muss ich ihn heiraten. 9.500 hinten im Saal. 9.500. 10.000. K für Kunst. Hörspiel von Mareike Mager. Mit Alexander Fahrenholz, Thomas Feuerstein, Albert Oehlen, Petra Breidenstein, Henrik Henschel und Ivo Wessel. Sowie Katharina Schüttler, Anneke Kim Sarnau, Moritz Gottwald, Wilfried Hochholdinger und Michael Becker. Musik Henrik von Holtum. Ton Martin Selig und Susanne Bronder. Regieassistenz Maja Markwort. Regie Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016. Dramaturgie Michael Becker.